Im nachfolgenden Video hören Sie eine Zusammenfassung von Nachrichten zum aktuellen Stand und zukünftigen Plänen der deutschen Regierung zur Bekämpfung von Hasskommentaren im Netz. Die Regierungskoalition hat sich auf ein verschärftes Vorgehen gegen Hasskommentare und Falschmeldungen in sozialen Medien verständigt. Die Koalition wolle durchsetzen, dass Facebook, Twitter und andere Plattformen leicht zugängliche Beschwerdestellen vorhalten und innerhalb von 24 Stunden reagieren. Sonst drohe ihnen eine empfindliche Strafzahlung. Unionsfraktionschef Volker Kauder und Bundesjustizminister Heiko Maas haben das verabredet. Facebook und andere Plattformen seien ihren gesetzlichen Verpflichtungen in Deutschland zu wenig nachgekommen, wenn es darum gehe, Hasskommentare und gefälschte Nachrichten mit verleumderischem Charakter zu löschen. Deshalb müsse nachjustiert und die Einhaltung klarer Fristen verlangt werden. Das Bußgeld muss wirken und im Zweifel auch wehtun, sagte Kauder. Maas äußerte die Erwartung, dass die Löschpraxis von Facebook deutlich verbessert werden muss. In den kommenden Wochen werde durch externe Prüfer die gegenwärtige Praxis des Löschens ausgewertet. Wenn dann noch immer zu wenige strafbare Inhalte gelöscht werden, müssen wir dringend rechtliche Konsequenzen ziehen, kündigte Maas an. Es sei wichtig, dass es Ansprechpartner bei den Netzwerken für Beschwerden gebe. Die sozialen Netzwerke haben bisher so nach dem Motto "toter Käfer" gar nicht reagiert. Das geht nicht, sagte Kauder. Wer ein Geschäftsmodell mit Millionen von Einträgen und Beiträgen habe, der muss auch dafür sorgen, dass es dann richtig gemacht wird. Nach den Worten von Kauder geht es vor allem darum, die Fairness im kommenden Bundestagswahlkampf zu erhalten. Zustände, wie wir sie zuletzt im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf erlebt haben, dürfen in Deutschland nicht einreißen, erläuterte der CDU-Politiker. Bundespräsident Norbert Lammert kritisierte eine Verrohung von Kommunikationsformen in den sogenannten sozialen Medien. Die Verleumdungen und Beschimpfungen und unmittelbare Gewaltandrohungen gegenüber Politikern seien in keiner Weise hinnehmbar. Lammert sagte weiter, ich wünsche mir einen konsequenten Umgang mit Hasskommentaren. Für solche Delikte sollte es ein Mindeststrafmaß geben, um Staatsanwaltschaften und Richtern die Möglichkeit zu nehmen, Strafverfahren wegen vermeintlicher Unerheblichkeit gleich niederzuschlagen. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen guten Tag.